Hallo und herzlich willkommen zu einer verdammten okay, Pender. Du musst doch anzählen. Okay, das lasse ich drin. Outtake. Was zum Teufel? Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute sprechen wir über Shooter oder auch sogenannte Ego-Shooter. Und da ich das natürlich wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir den guten Saw wieder dazu geholt. Hi, Saw. Hallo. Sag mal, was fasziniert dich denn eigentlich daran, Ego-Shooter überhaupt zu spielen? Macht Spaß. Man kann Sachen machen, die man sonst nicht machen kann. Ja, das stimmt allerdings, ja. Also normalerweise laufe ich nicht durch die Gegend und erschieße Leute, also. Normalerweise? Nein. Okay, was war denn dein erster Shooter, den du gespielt hast? Ich glaube, das erste Shooter-ähnliche, was ich gespielt habe, das war so ein altes Robocop-Spiel. Robocop 3 auf dem Amiga 500. Ich glaube, das kenne ich sogar. Ja, wahrscheinlich mit 20 Disketten oder so. Und dann, aber im Prinzip das erste wirkliche Ego-Shooter-Ding war halt eben 92 Wolfenstein 3D. Wobei das 3D schon lustig war, weil das Spiel war im Prinzip nicht 3D, aber das nee, es war ISO. Es war isometrisch. Ja, es war auch im Prinzip was 2D, was nur so aussehen sollte wie 3D. Aber die Idee war ja ganz nett. Mein Leben! Mein Leben! Ja, das Wolfenstein 3D kenne ich. Habe ich persönlich nie gespielt, bis auf das Easter Egg im neuen Wolfenstein. Was übrigens das Beste am kompletten Spiel war. Aber dazu später mehr. Wenn der 22 Jahre alte Vorgänger das Beste an dem. Okay, ja, der 22 Jahre alte Vorgänger war besser als das komplett neue Spiel. Das neue Spiel war eine reinste Katastrophe. Ja. Heutzutage einen guten Shooter zu finden, ist relativ schwer, glaube ich jetzt, würde ich jetzt sagen. Macht das ID Soft eigentlich noch? Oder wir haben irgendwie damals immer ID Soft gesagt. Ja, ich weiß, die nennen sich selber id Soft, aber ich habe immer ID Soft gesagt. Es ist eigentlich vollkommen egal, ob das ID Soft oder id Soft Band ist. Aber die machen, glaube ich, noch was. Die machen ja gerade das neue Doom. Da gibt es ja schon eine Beta für. Warum auch immer. Ich habe das erste Doom nie gespielt, ich habe das zweite Doom nie gespielt. Ich fand Doom 3 furchtbar. Es gab ja nichts anderes damals. Also, ja, das stimmt. Ja, Spiel ohne Story halt. Ne? Also damals war eben die Phase, ich war total in meiner Adventure-Zeit und habe mir gedacht, warum gibt jemand Geld für Ego-Shooter aus? Weil das ist ja ganz nett, die so zu spielen, aber also bei Kumpels, die sie sich dann, glaube ich, gekauft haben. Und Jedenfalls, ich verhaspel mich gerade total, ist egal. Doom hat irgendwie keine nennenswerte Story. Also nee, du bist irgendwie... Doom hat keine Story, du bist ein Marinesoldat, der in irgendeinem Mars-Projekt oder keine Ahnung wo aufwacht. Das ist zwei, was ist denn eins? Eins ist auch irgendwie Dings, aber Mars ist glaube ich zwei. Ehrlich, ich dachte, dass das sei, also Teil 3 sei, dachte ich immer, sei ein Remake von 1. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, Teil 3 war irgendwie, ich weiß es nicht. Also gut, Teil 1 hat zumindest den besten Fanmod spendiert, den es wahrscheinlich in jedem Shooter gegeben hat. Das war dieser Taschenlampen-Mod. Ah, ja. Weil, die sind damals auf die grandiose Idee gekommen, ja, wir machen das so, dass die Fans entweder mit der Taschenlampe leuchten oder mit der Pistole schießen. Ich meine, in jedem noch so billigen Polizistenfilm, Hollywoodfilm, siehst du, wie der Typ einfach, ich meine, wir haben ja nur mal zwei Hände. Und, da gab es halt diesen Duct Tape Mod, hieß der, glaube ich, damals. Ja, den kenne ich noch, der war cool. Das hat dir die Möglichkeit gegeben, dass du endlich eine Taschenlampe und eine Waffe gleichzeitig benutzen kannst. Was? Ja. Drei kompletter Schwachsinn. Also, was das Spiel nicht gerettet hat für mich. Also ich fand einfach. Nein. Ich habe tatsächlich meiner Meinung nach von irgendwelchen damals sehr beeindruckenden blutigen Grafikeffekten, aber Ja, es ist immer noch Doom. Ja. Doom hat so auch in Teil 3 keine nennenswerte oder erwähnte Story gehabt. Also entsprechend riesengroß ist natürlich meine Begeisterung, wenn ich an Doom 4 dann denke, weil... Ja, total. Wenn ich den CGI-Trailer gesehen habe, der nichts von der Spielgrafik zeigt, denke ich mir ja... Pff, du hast den wenigstens gesehen. Ich habe den noch nicht mal gesehen. Ich habe mir den gar nicht angeguckt. Ich habe mir gedacht, ach komm, ich guck's mir mal an und dann... Okay. Ja, es wird wieder ein stumpfes Geballer werden. Das ist viel Spaß. Richtig. Mein erster Shooter, wenn ich das so recht überlege, war tatsächlich Gunman. Eine kommerziell produzierte Half-Life-Mod. Gunman Chronicles hieß es. Gunman oder? Chronicles hieß es, ja. Das habe ich mir damals selber gekauft für 70 Mark. 70 Mark? 70 Mark hat es gekostet. Das ist irgendwie Habe ich mir zusammengespart. Und dann habe ich mir Gunman Chronicles gekauft, weil ich die Demo damals so cool fand. Witzigerweise war die Demo damals mit rotem Blut und das Originalspiel mit grünem Blut. Natürlich. Was sehr seltsam war, aber ja, die Zensurmaßnahmen in Shootern war schon immer sehr strange. Das war ja die Phase, wo irgendwie, Blut ist so lange in Ordnung, solange es nicht rot ist. Richtig. Aber das ist auch der Grund, warum bei, jetzt kommen wir vom Thema, ist egal, warum bei Star Trek 6 das Blut von den Klingonen pink ist. Nee, ja, pink. Pink? Ich glaube, das ist eine einfache Altersfreigabe-Geschichte gewesen. Okay. Interessant. Pinkes, schwereloses Blut, aber das nur am Rande. Ja, und über Gunman bin ich dann zu Half-Life gekommen. Und Half-Life habe ich bis heute nie durchgespielt, weil ich immer an einer Stelle hängen geblieben bin. Es ist das Vieh, was im Abwasserschacht hängt, oder? Also dieses Nein. Da bin ich lange drüber hinaus. Okay. Ich bin bei dem Damm nicht weitergekommen. Ach ja, stimmt, hast mir ja mal erzählt. Richtig. Du kommst halt raus und dann kommst du an so einen komischen Damm und dann wirst du gleichzeitig von zwei oder drei Helikopter beschossen. Unten ist so ein bescheuerter Fisch. Und gleichzeitig wirst du noch von anderen beschossen. Das war so nervig. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun musste. Du musst saumäßig schnell sein, direkt ins Wasser hüpfen, den blöden Fisch irgendwie eine Granate in die Fresse schmeißen und ich habe keine Ahnung. War aber lustig. Ja, also das Spiel war super. Ich hab's durch und Also erstmal Gunman Chronicles, falls das irgendjemand noch zu Hause rumstehen hat, einfach mal den Code bei Steam eingeben, dann kriegt man nämlich die Valve Komplett Edition. Das hast du mir, glaube ich, damals gesagt. Ja, das hab ich damals gemacht. Half-Life 1 komplett, Blue Shift mit allen Add-ons und so weiter kann man sich dann richtig irgendwie... Opposing Force und alles Mögliche. Ja, das wird dann freigeschaltet. Richtig, und das war nämlich damals so, das habe ich rausgekriegt, weil ein paar Freunde wollten mit mir Counter-Strike spielen. Das war noch zu der Zeit, wo ich noch Counter-Strike gespielt habe. Und die haben zu mir gesagt, ja, hol dir doch einfach Counter-Strike, lad dir doch Steam runter. Dann habe ich mir Steam runtergeladen und das installiert. Ich hatte keine Ahnung von Steam. Dann hieß es so, jetzt musst du noch Counter-Strike installieren. Ich so, wie? Ja, das musst du kaufen. Okay, ich habe aber kein Geld und keine Kreditkarte. Ja, dann hast du halt Pech gehabt. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, ich habe ja so einen CD-Code von Gunman. Gut, dann registriere ich das halt mal. Das ist halt auch von Valve. Und auf einmal hatte ich das Half-Life rundum sorglos Paket. Alle Spiele bis auf Gunman, witzigerweise. Ja, stimmt. Gunman Chronicles hast du dann nämlich nicht in deiner Steam. Das ist dann seltsamerweise nicht mit dabei. Nee. Wobei ich ehrlich sagen muss, es tut mir auch nicht leid drum, weil ich persönlich fand es nicht so gut. Ich fand das sehr spaßig. Es war so, so Steampunk, glaube ich. Gleichzeitig Steampunk, gleichzeitig Weltraum mit Dinosauriern. Ich fand's ziemlich lustig. Ja, 90er. Und storytechnisch hat's, glaub ich, nichts Besonderes geboten. Aber es war nett. Es hat Spaß gemacht. Ja, es ist im Prinzip eine Fanmod gewesen. Ja, es war ja auch eine kommerzielle Fanmod. Was ja dann Counter-Strike auch war, eigentlich. Besser geblieben wäre. Naja, egal. Ich hasse Counter-Strike. ich hab's eine Zeit lang ganz gern gespielt. Es war ganz lustig. Heutzutage kannst du es einfach nicht mehr spielen, weil es verseucht ist von Cheatern ohne Ende. Es ist einfach langweilig. Aber okay, das ist halt... Da gibt's aber einen sehr guten Independent-Film, kann man sagen, von einem Deutschen. Ich weiß nicht mehr, wie hieß denn der Film? A Gamer's Day. Kennst du den? Nee. Klasse Teil. Den kann man sich mittlerweile kostenlos auf YouTube ansehen. Schaut euch der Gamer's Day an. Großartiger Film. Und danach gab es einen zweiten Film von ihm, der hieß The Cheat Report. Da gab es halt also eine, im Prinzip eine Veralberung über Cheater, wenn halt Leute gecheatet haben, zum Beispiel in Counter-Strike oder so. Sehr lustig, ist total bescheuert. Ist sehenswert. Ich kann mich noch damals an... kennst du noch Giga? Doch, du kennst noch Giga, ne? Ja, natürlich kenne ich Giga. Giga Games habe ich damals habe ich nie empfangen. Nur bei einem Kumpel in Augsburg konnte ich es damals gucken. Also bei manchen Leuten ist das ja das Kultding schlechthin. Ich fand die Sendung einfach fürchterlich. Giga weil Games die hatten fand irgendwelche, die hatten irgendwie Gäste, die haben mich nicht interessiert. Und dann haben sie sich irgendwie mit den Gästen über irgendeinen Scheißdreck unterhalten und das, den Trailer, den man eigentlich sehen wollte, oder die Spielszenen, da haben wir jetzt leider keine Zeit mehr. Wir versuchen es, ob wir es in der nächsten Stunde schaffen. Und in der nächsten Stunde verquasseln die wieder 5 Minuten damit. Das ist, habe ich es gehasst. Nee, was ich sagen wollte, da war auch irgendwie der eine von den Typen, kriegte auf einmal ein ganz ernstes Gesicht. Und ich dachte, oh Gott, geht's jetzt um Kinderpornografie oder um Massenvergewaltigung oder so? Nee, da hat er gesagt, ich möchte jetzt ein ernstes Thema ansprechen. Und dann ging's halt um Cheaten in Multiplayer. So, was zum Teufel? Oh ja, die E-Sport-Szene. Ich werde mit der E-Sport-Szene nicht warm. Das ist kein Sport. Es ist kein Sport, richtig. Wir weichen vom Thema ab. Shooter. Alles, was anstrengend ist, ist Sport. Was war denn der schlechteste Shooter, den du je gespielt hast? Fangen wir damit an. Der schlechteste Shooter, das ist schwierig, warte mal. Das ist bei dir schwierig? Ich habe einen Haufen schlechte Shooter. Es gibt einige schlechte Shooter, aber der schlechteste ist wirklich... Da bringe ich ihn in Straucheln. Ja, irgendwie schon. Also Serious Sam fand ich sehr schlecht. Oh, ich mag Serious Sam. Serious Sam ist eine dumme Action. Ich hasse es, wenn Shooter eigentlich nur aus Gegnerwellen bestehen und keine Story haben. Findest du Duke Nukem? Findest du Duke Nukem gut? Ne, okay. Duke Nukem hat Story. Eine ganz tiefe Story. Ja, total tiefe Story. Vor allem Duke Nukem Forever. Ich hasse Duke Nukem Forever. Ja, das... Furchtbares Teil. Titten an der Wand, die gegen die man drücken kann, die dann Milch raus... Ich weiß nicht, man sollte die Story vielleicht nicht oder das Character-Design oder das Wand-Design nicht von einem 12-Jährigen machen lassen. Für den nächsten Teil. Ja, das Problem an Duke Nukem Forever war einfach, es war aneinander geklatscht und die haben im Prinzip... Gearbox hat im Prinzip noch ein paar Texturen draufgehauen und hat das Ding unfertig auf den Markt geworfen und es hat sich verkauft wie Heu. Ja, und das ist man von Gearbox gar nicht gewohnt, dass sie Scheiße auf den Markt bringen. Ich meine, was war das Letzte, was sie rausgebracht haben? Colonial Marine. Oh, nee, Quatsch. Das hat sich Markus, ein Kumpel von mir, tatsächlich gekauft ohne dass ich Shooter spiele. Ja, genau, der Nicht-Shooter spiele. Der hat sich das Ding tatsächlich gekauft. Und ich hatte ihn leider vergessen zu warnen, dass er es sich nicht kaufen sollte. Er hat gesagt, ach komm, das passt schon, endlich mal wieder ein Alien-Spiel. Er hat das Spiel, glaube ich, 5 Stunden gespielt und danach hat er aufgegeben, weil er gesagt hat, er spielt dieses verdammte Spiel nie. Ja, ich hab's mir mal angefangen anzutun, aber ich bin nicht besonders weit gekommen. Wobei ich sagen muss, das Alien-Spiel davor, also Alien vs. Predator, also nicht das Original Alien vs. Predator. Das von 2009, Predator, meinst du? Sondern, ist das von 2009? Ich weiß es nicht. Ja, das ist von 2009. Da hatte ich tatsächlich auch Spaß dran. Das fand ich relativ witzig. Wobei ich komischerweise, nicht weil ich scheiße, ich weiß nicht warum, meine Motivation war in dem Moment weg, wo ich Predators gespielt habe. Keine Ahnung, ich hatte keinen Spaß an Predators. Ich erinnere mich noch an Alien vs. Predator 2. Das ist ein saugutes Ding gewesen. Ich habe die deutsche Version damals durchgespielt. Das heißt, ich hatte kein Blut in dem kompletten Spiel. Man konnte keine Körperteile abtrennen. Es war trotzdem ein sehr lustiges Spiel und es hat trotzdem Spaß gemacht, wie Sau. Hm. Ja, ich meine, können wir uns ja auch mal Zensur über Computerspiele. Ich meine, wir haben ein wahnsinnig tolles Sendekonzept. Man merkt es direkt, wir haben alles vorher geplant, worüber wir uns unterhalten wollen. Ne, natürlich, es ist alles geskriptet und jede Abweichung ist notiert. Ne, also. Nicht. Ja. Nee, was ich sagen wollte, diese witzigen Zensurdinger. Also freiwillige Zensur von Spieleherstellern finde ich immer sehr köstlich. Ja, das finde ich auch großartig. Bestes Beispiel, bestes Beispiel ist tatsächlich Half-Life. Roboter. Nicht Roboter. Doch, Roboter. Ach so, das meinst du? Da gibt es aber noch was Schöneres. Also ich persönlich finde, dass wenn du im Aufzug stehst oder wenn du vor einem der Wissenschaftler stehst und den die Knarre mitten ins Gesicht hältst und abdrückst, dann setzt er sich auf den Boden und schüttelt mit dem Kopf. Was soll uns das sagen? Keine Ahnung. Das war auch eine sehr seltsame Zensur, das stimmt allerdings. Also ich meine, im Original spritzt dem halt irgendwie, oder ich meine, so blutig ist es gar nicht, es spritzt halt ein bisschen Blut und er ist halt tot. Aber man hätte es ja auch so machen können, dass er einfach umfällt. Nee, er muss sich im Schneidersitz auf den Boden setzen und den Arm auf den Kopf stützen und damit den Kopf nach links und rechts bewegen. Wenn er dann mit dem Kopf schüttelt, ich höre dann immer meine Mutter, so habe ich dich nicht erzogen, Junge. So habe ich dich nicht erzogen. Wissenschaftlern in die Fresse wegschießen, das ist nicht in Ordnung. Nee, das geht so nicht. Das geht so nicht. Das ist echt nicht lustig. wenn ich so überlege... Einer der schlechtesten Shooter, die ich je gespielt habe, abgesehen mal von Duke Nukem Forever und Wolfenstein, den neuen. Also letzten Endes muss ich halt sagen, klassischen Wolfenstein-Dinger. Man hat sie halt gekannt, man hat sie gespielt, aber die waren scheiße, die Teile. Also. Return to Castle Wolfenstein war witzig. Also Return to Castle Wolfenstein war wirklich sehr, sehr witzig. Habe ich nicht gemocht. Echt nicht? Nee. Ja, war für mich damals ein Highlight. Fand ich großartig. Bass meines Lebens gehabt bei dem Ding. Einer der schlechtesten, die ich je gespielt habe, war Body Count. Okay. Body Count war ein kläglicher Versuch. Es gibt ein Spiel von den Burnout-Machern. Das ist diese Rennspielserie, wo man im Prinzip nicht fahren braucht. Perfekt für mich. weil ich in Rennspielen absolut nicht Auto fahren kann. Ja, wo du doch sonst so ein guter Fahrer bist. Ich habe nicht mal einen Führerschein. Und die haben einen Shooter rausgebracht, der hieß Black. Und der war damals kam damals nur für die PlayStation 2 raus und der war relativ innovativ, was Zerstörungsmechanismus angeht und die Waffen haben sich voll gut angefühlt und so weiter und so fort, aber es war halt ein ordinärer Shooter. Und irgendwann, ich glaube vor 1-2 Jahren, kam ein Spiel raus namens Body Count, was im Prinzip der spirituelle Nachfolger sein sollte. Der spirituelle Nachfolger. Ja, das steht, glaube ich, sogar auf der Packung. Spiritueller Nachfolger von Black. Also. Und ich habe mir das Ding mal im PSN-Store gekauft für, ich glaube, 5 Euro. Das war es auch wert, die 5 Euro. Weil dieses Ding war kompletter Schwachsinn. Ah. Es war für mich ein spaßiger Shooter, aber er war einfach schlecht. Er war halt wirklich, wirklich schlecht. Es war halt stumpfsinnig und dämlich. Und er hat auch nicht besonders viel beigetragen. Einer meiner absoluten... Kann man das als Shooter nehmen? Doch, ich glaube schon, man kann es als Shooter nehmen. Absoluten Lieblingsshooter ist Max Payne. Nee, Lieblings-Shooter. Das gilt noch nicht. Wenn ich noch keine Lieblings sagen darf, dann darfst du auch noch keine Lieblings sagen. Wieso? Das gilt nicht. Ja gut, dann sag du halt mal deinen Lieblingsshooter. Nee, wir sind noch bei schlechten. Warte mal, da gibt's noch mehr schlechte. Da gibt's noch mehr schlechte? Ja, klar, sicher. Also, was gibt's noch an richtig schlechten Shootern, die du... Also, relativ schlecht war eigentlich fast alles, was damals auf der PlayStation 1 rausgekommen ist, weil die einfach... Ja, das stimmt. ...grottig konvertiert worden sind. Die PlayStation 1 ist einfach keine Konsole für Shooter. Ja. Also, das kann man... Tut mir leid, das geht nicht. Nee, geht überhaupt nicht. Wunderbar für Rollenspiele, wunderbar für Jump'n'Runs. Aber wunderbar für Rennspiele. Wunderbar auch für Rennspiele, natürlich, wenn man Rennspiele mag. Wunderbar auch für Sportspiele. Das war geil damals, das haben wir so gesuchtet. Wunderbar auch für Sportspiele, aber nicht für Shooter. Absolut nicht. Funktioniert einfach nicht. Die Technik dafür ist einfach zu mies. Ja. Stimmt, ja. Das ist auch Katastrophe. Und, was gab's denn noch für schlechte Shooter? Also, ja gut, jetzt, ich meine, die Fortsetzung von... Ja gut, Duke Nukem Forever haben wir schon gehabt. Ja. Yep. Was haben wir denn noch so gehabt? Ja, viele Leute würden jetzt... Nee, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich bin irgendwie... nee, mach mal weiter, ich komme gerade nicht drauf. Irgendwas wollte ich sagen, das war wahnsinnig interessant. Ja, was ich auch nie gut fand, war GoldenEye auf dem N64. Das gilt als absoluter Ultra-Klassiker, ne? Ehrlich? Ja, ja. Ich fand das Spiel schlecht. Richtig, ich habe das schlecht. Nie gespielt. Ich hatte auch nie einen Nintendo 64. Ich bin ja... Ich also habe das bei einem Kumpel damals gespielt. Ich habe das bei einem Kumpel damals gespielt und ich fand dieses Ding einfach katastrophal. Das ist... Warum? Warum soll das einer der besten Shooter sein? Es sieht für die damaligen Verhältnisse extrem hässlich. Ja, und? Da gibt's keine guten. Die sind alle mittelmäßig. Ja, Nightfire war ganz witzig. Nightfire war wiederum ganz lustig. Nur die Gegner-KI, die war so dämlich, du hast dich vor die stellen können. Die haben dich nicht getroffen. Ja. Oh ja. Das war... Autsch. Wie sowas rauskommen kann, ist mir unbegreiflich. Aber warte, es gab zu Liebesgrüße aus Moskau gab's einen Shooter. Der war ganz nett. Okay. So ein Action-Shooter-Spiel. Das war ganz nett. Keine Ahnung. Okay, schöne Shooter. Also was mag ich zum Beispiel auch nicht an Shootern? Also alles, was Multiplayer ist. Ich hasse Multiplayer. Oh ja, Multiplayer-Shooter. Bis auf Unreal Tournament 1, aber nur mit Bots war lustig. Ja, die Unreal Tournament Sachen, weißt du, das hat im LAN Spaß gemacht, aber über Internet ist da irgendwie der Witz raus gewesen, ich weiß es nicht. Aber auch nicht für lange. Das ist irgendwie. Ich bin irgendwie kein Multiplayer-Shooter. Spieler. Multiplayer-Shooter-Spieler. So. Nee, bin ich auch nicht. Da habe ich auch nie meinen Spaß dran, ehrlich. Also ich kann Leute zum Beispiel nicht verstehen. Ich meine, gut, man kann jetzt über Call of Duty geteilter Meinung sein. Ja, ich nehme die Spiele nicht ernst. Das ist für mich halt ein B-Movie, das einmal im Jahr rauskommt. Call of Duty ist Michael Bay in Bestform. Ja, komm, so schlecht sind sie auch wieder nicht. Ja, aber es ist halt, es explodiert ziemlich viel. Du hast deinen Spaß, weil es einfach bombastisch witzig aussieht. Und es ist halt Hirn aus, Spiel an, Spaß haben. Ja, du weißt, dass es doof ist von der Story. Ja, natürlich. Aber, bis auf Black Ops. Black Ops war geil. Black Ops fand ich cool. Ja, ich mag die eigentlich fast alle. Also gut, Ghost habe ich nie gespielt, kann ich nichts zu sagen. Habe ich auch nicht gespielt. Black Ops 2 fand ich furchtbar. Fand ich weniger. Also ich fand, Black Ops 2 braucht eine Zeit, bis es angelaufen ist. Aber später war es okay. Katastrophe. Vor allem deutsche Sprachausgabe, das ist ein anderes Thema. Ja, das ist ein anderes Thema. Ja. Also ich fand tatsächlich auch die originalen Medal of Honor-Dinge ganz in Ordnung. Habe ich nie gespielt. Ach, die waren geil. Also ich muss halt sagen, zur damaligen Zeit war der Sturm, also hier D-Day, die Mission, die war schon sehr beeindruckend. Also bis auf Teil 1, der mal in so einer Classic Collection drin war, habe ich keinen einzigen Medal of Honor gespielt. Auch Pacific Assault habe ich auch gespielt. 5 Minuten lang habe ich es gespielt, habe festgestellt, das ist totaler Scheiß. Und echt, hab's gelassen. Ich fand, also bei Pacific Assault hatte ich totalen Spaß bei Pearl Harbor. Ich hatte absolut keinen Spaß bei dem Ding. Ich fand schon für damals zu hässlich. Zu alt. Da, wo es rauskam. Fand ich zu hässlich und zu alt. Und ich hatte einfach keinen Spaß mehr. Wiederum bei Call of Duty, bei den ersten zwei Teilen, da hatte ich unglaublich groß. Ja, die waren ja auch geil. Geil inszeniert. Großartig gemacht. Da gab es halt Teil 3 nur für die Konsole. Habe ich nie gespielt. Hat das überhaupt jemand gespielt? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Also ich kenne niemanden, der das gespielt hat. Ich kenne auch niemanden, der das gespielt hat, aber es scheint sich anscheinend verkauft zu haben. Und da gab es noch so ein paar andere Teile auf der PlayStation 2, die habe ich mal angespielt, die waren aber scheiße. Battlefield, also das erste habe ich sogar mal gespielt. Wie gesagt, nur im LAN. Wir haben mal eine Zeit lang haben wir dieses Battlefield Bad Company 2, das haben wir ja mal zusammen Wir beide, online gezockt. Das war spaßig. Aber letzten Endes, also ich verstehe nicht, wie Leute jahrelang oder wie zum Beispiel sich Leute so ein Spiel kaufen können und es nur Multiplayer spielen. Da kenne ich tatsächlich jemanden. Ich will doch die Story wissen. Ich meine, da kenne ich jemanden, trivial sie auch ist. Der hat sich nur wegen dem Multiplayer von GTA 5 eine PlayStation 3 gekauft, hat das Ding angeschlossen, hat GTA 5 reingeworfen, hat GTA 5 installiert und hat den Multiplayer gestartet und hat nicht eine Sekunde lang Singleplayer gespielt. Da habe ich ihn gefragt, warum machst du das? Der Singleplayer ist das Beste GTA 5 am ganzen Scheiße. Spiel. Warum machst du das? Das Beste am ganzen Spiel, der Singleplayer. Da hat er gesagt, er weiß nie wohin und er findet den doof und langweilig. Da hätte ich ihn fast umgehauen. Hättest du mal gemacht. Also, ich komme vorbei. Er ist 2,05 Meter und muskulöser als ich. Das sollte ich nicht tun. Meine Oma ist muskulöser als du. Das ist kein Grund. So, was gibt es denn noch an Spielen? Gehen wir mal zu den guten über, weil schlechte gibt's. Hängt halt von der Betrachtungsweise ab. Was jetzt für dich extrem schlecht ist und was für dich extrem oder halt ziemlich gut. Also gut, so, also mein erstes absolutes Shooter-Lieblingsspiel war Dark Forces. Dark Forces ist sehr gut, ja. Habe ich erst lange Zeit kein Mensch mehr dran erinnern konnte. Habe ich erst kürzlich nachgeholt, dank Steam Sale. Ja, ich hab's ja, ich hab Dark Forces ja, hab ich dir das nicht zu Geburtstag geschenkt? Ja, das hast du mir zu. Ja, nee, das hast du mir so geschenkt einfach. Ja, irgendwie so war das. Da habe ich gedacht, ich probiere das mal aus, wird gleich mit DOSBox geliefert, läuft nach ein paar Einstellungen und ist ein relativ lustiger Shooter eigentlich. So. Ja, wie gesagt, ich habe das damals am Release-Tag gekauft. Ja, so alt bin ich. Und ich habe Spaß gehabt wie Bolle. Also ich habe das ja immer noch hier rumstehen. Ganze 80 Megabyte ist das Spiel groß. Boah. Also. Installation dauert ewig. Naja. Nee, ich war ja damals das Tier. Ich habe einfach das komplette Spiel auf meine Festplatte gezogen, weil ich hatte ja so eine Monster-Festplatte von 100 Megabyte. Ohoho. Ja, das ist schon ganz schön groß, du, mein lieber Schwan. Alter Schwede. Dass man nicht 2 Stunden gedauert hat. Nee, es ging. Aber lustigerweise konntest du damals noch genau nachgucken, wo der Fehler war. Spiel startete nicht und dann hast du so und so viele Punkte und dann stand, glaube ich, sogar in der Anleitung oder irgendwo habe ich das gelesen, bei dem Punkt ist das und das der Fehler, bei dem Punkt ist das und das der Fehler und so weiter. Also du konntest das wirklich nachgucken. Das ist gut, ja, aber heutzutage hast du das Internet, du googelst kurz was und die Sache hat sich erledigt. Damals hattest du das natürlich nicht, damals musst du das selber rausfinden. Es gab zwar Internet, aber wer hatte das denn? Reiche 1900. Leute, glaube ich. Wann kam das überhaupt raus? Bin mir nicht sicher, weiß ich gar nicht. Oh ja, Moment. Nicht verzagen, Google fragen. 1995. So spät. Okay. EU, ja. Juni 1995. Das, ja gut, halt bis dahin musstest du halt deine ganzen Probleme selber lösen. Oder du hast dir Programmer Guides gekauft für deine PCs oder Commodores oder so, damit du die PC Games hast du dir gekauft. Oder die PC Games, ja, die heutzutage nicht mehr kaufbar ist. Ja, welche Spielezeitschrift ist denn heutzutage noch kaufbar? Computer also, mit Spiele, aber nur weil da gute Folder sind manchmal. Das liegt aber nur an den Spielen. Also, ja, die Zeitung wirft mal weg, die Dinger behält man. Ich habe jetzt auch hier die aktuelle Computerbildspiele, die habe ich gelesen. Ich habe die einmal aufgeschlagen, ja, um die CDs rauszuholen. Ja, das stimmt, ja. Und das ist, weiß ich nicht, also... Ja gut, ich meine, so eine GameStar oder eine PC Games, die blätter ich wenigstens mal durch. Ja, aber letzten Endes, was soll ich mir irgendwelche Berichte über Spiele angucken? Also die News, die da drin sind, die sind einen Monat alt. Also das stimmt allerdings, ja. Auf deren eigener Website sind die Informationen aktueller. Also das ist irgendwie Print ist tot, aber das ist ein anderes Thema. Wir kommen ja total vom Thema weg. Gehen wir mal zu guten Shootern. Ich bin doch schon bei guten Shootern. Ja, ich auch. Aber Half-Life. Half-Life ist sehr gut. Wie gesagt, haben wir ja schon gesagt, Half-Life ist ein sehr gutes Spiel. Gleiche Kerbe, allerdings nicht mehr 90er, wobei mich das wundert. Deus Ex. Deus Ex, super. Das ist geil. Das achte ich aber mehr als Rollenspiel an, als Shooter. Weil ich habe da nicht geschossen in diesem Spiel. Ja. Tatsächlich. Ich habe in diesem Spiel so gut wie nicht geschossen. Gut, wenn du das Laserschwert hast, sind Waffen eh überflüssig. In dem Ding. Jetzt verstehe ich das erst, weil die PC Games hat das Spiel nämlich damals zum besten Spiel des Jahrzehnts, Shooter des Jahrzehnts gewählt. Welches? Deswegen, Deus Ex? Deus Ex, ja. Und deswegen habe ich mich immer gewundert, dass das Jahr 2000 rausgekommen ist. Ah. Aber das ist halt für die Mathematikstudenten. Die Jahrtausendwende war erst 2001. Ja, Deus Ex war sehr geil. Teil 2 fand ich nicht gut. Absolut nicht. Ich werde mit Teil 2 nicht warm. Ich finde den voll. Das ist ein Konsolending. Das Ding gehört auf die Konsole und sollte da bleiben. Das siehst du an der Steuerung, das siehst du an der Menüführung, das siehst du an der Handhabung von dem Spiel. Es ist ein Konsolenspiel und gehört einfach nicht auf den PC. Ja, trotzdem finde ich, am Ende wird das Spiel geil. Ja, toll, am Ende. Bis dahin habe ich 20 Stunden also, Spielzeit, die ich einfach nur noch umbringen muss. Die ich einfach nur hinter mich bringen will. Weil ich keine Lust mehr auf dieses Spiel. Sagte der Typ, der Final Fantasy Spiele durchgespielt hat. Ja, also, bitte. Zwei Stück, ja. Will mir was von langweiligen Spielen erzählen. Ich habe zwei Final Fantasies durchgespielt in meinem Leben. Eins davon auf einem Gameboy. Das andere war auf der PS3. Das auf der PS3 war furchtbar. Und das auf dem Gameboy nicht? Nein, das war ein Taktikspiel. Ich mag Taktikspiele. Okay. Da bin ich zu doof für. Ich finde die ganz lustig. Oh, Unreal Engine. Stimmt, Unreal war auch witzig damals. Unreal 1, da gibt es eine lustige Anekdote. Kennst du noch die Screen Fun? Kennst du die Zeitschrift noch? Ja, aber ich habe in dem Alter, du warst da gerade 12, als die neu rauskam auf dem Markt oder so, aber ich war halt schon 22 und da kauft man keine Zeitung mehr, wo Bravo draufsteht. Das ging mir, ich habe mich geweigert, diese Zeitung zu kaufen. Die haben unter anderem sehr, sehr viele, also öfters das Ding mit CD rausgebracht oder dann später auch mit DVD und da waren halt immer mal wieder Spiele drauf und kurz bevor das neue Jugendschutzgesetz damals kam, dass du alles kennzeichnen musstest mit diesem riesengroßen ab 18 oder ab 16 Sticker, die Gott sei Dank mittlerweile immer kleiner werden und die man mittlerweile auch abziehen kann, hatte die Bravo Screen Fun eiskalt einen Monat davor Unreal 1 auf die CD geworfen. Was ich sehr genial fand. Ich hab's danach mir halt geholt, hab's versucht zu spielen. Heutzutage kann man dieses Spiel nicht mehr spielen. Ja, ich hab das damals, ich weiß gar nicht, einer dieser dubiosen Green Pepper, bla bla bla, irgendwas. Ah ja. Du kriegst das Originalspiel, wir machen nur eine hässliche Verpackung drum. Das war richtig, irgendwie ja. Immer das Konzept. Die total hässlich im Regal aussieht. Ja. Die CD machen wir auch grün. So. Ja. Ja, dann gab's ja noch Unreal 2, was ein total furchtbares Spiel war. Ich fand's nicht so schlimm. Ich fand's extrem schlimm. Also das Spaß war geht anders, aber... Ja, das war auch eins der Spiele, wo ich mir gedacht habe, warum gibt's sowas? Wozu? Trott. Der Rest ist Multiplayer. Danach gab's nur noch Unreal Tournament. Ja, danach haben sie irgendwie nie wieder... Da gab's in Teil 3, Unreal Tournament 3, gab's sowas ähnliches wie eine Story, die aber im Prinzip nichts mit dem Spiel zu tun hat und kompletter Schwachsinn war. Ja, dann was gab's denn noch für gute? Ja, Half-Life 2, ne? Also Half-Life 2 natürlich, ja. Wir warten heute noch auf Half-Life 3 beziehungsweise Half-Life Episode 3. Ich hab dir gesagt, was Half-Life 3 wird. Ja, Half-Life 3, da bin auch. Ich mittlerweile davon überzeugt, dass wenn Valve seine Konsole rausbringt, dann wird das der Launch-Titel. Die Leute, also wenn sie das machen, ist das Ding so gut gekauft. Klar. Alle Welt wird drüber meckern und dann hin, also die brüllen, Arschlöcher, bla, sowieso, ihr seid scheiße. Und dann drehen sie sich rum, gehen zu ihrer Spardose, machen sie leer und kaufen das scheiß Spiel. Wir Gamer sind schon ein dummes Pack, seien wir doch mal ehrlich. Ja, das stimmt. Oh Mann. Aber es ist wahr. Ja, leider. Das war wie mit Steam damals. Alle haben sich aufgeregt, oh, Steam braucht Internetverbindung, das braucht Daten von mir und heute benutzen das 5 Millionen Leute. Ja, was hab ich mich damals aufgeregt und gesagt, ey, ein Spiel, das es thematisiert, dass das Leute in einem Überwachungsstaat wohnen, macht sowas. Ja, und heute bin ich total begeistert von Steam. Meine ich hab mich halt kaufen lassen. Ja, und meine Spieleliste ist mittlerweile über fast 300. Die ist bei... Echt? Ja, sie ist, glaube ich, 270 mittlerweile. Okay. Bin mir nicht mehr sicher, warte mal eben. Wir sind ja alle professionell. 278, ouch. 178. Nee, so viele habe ich nicht. Was? Eins von 39 Spielen? Nee, vor kurzem gespielt, achso. 229, siehst du? Ich bin also noch total unbedarft. Ja, aber es ist. Was ich auch. Ich habe mir neulich einen kleinen Artikel durchgelesen über bahnbrechende Ego-Shooter. Und da kam eins drin vor, warum ich nicht verstehe, dass das drin vorkam. Was denn? Halo. Warum Hey, nee, hast du eigentlich mal, wie fandst du eigentlich Far Cry? Ach, das Thema bloß auf. Ich hasse wow. Halo. Hast du eigentlich Far Cry 1 gespielt? Ich habe Far Cry 1 gespielt und ich fand Far Cry 1 bis zu der Stelle gut. Ab da die Zombies kamen, ab da war das Spiel Schrott. Den größten Abfuck hast du ja nie gespielt in dem Spiel. Hä? Welchen größten Abfuck? Die letzte Mission. So? Es ist irgendwie ein riesengroßer Vulkan und es sind irgendwie viel zu viele Gegner und ich bin bis heute der Meinung, entweder bin ich zu schlecht oder das ist unschaffbar. Für meinen Gemütszustand habe ich mich dann auf unschaffbar geeinigt mit mir selber. Damit ich schlafen kann. Ja, wie gesagt, ich fand ja Far Cry an sich nicht schlecht. Bis nee, halt es ist einfach bescheuerten Zombie. Ich fand zur damaligen Zeit war das halt eben saugeil, weil das hat dich auch noch wahnsinnig beeindruckt, weil falls wir zu oft den Faden verlieren, man muss bedenken, wir nehmen das Ganze hier um 3 Uhr nachts auf. Ne? Also, 3.30 Uhr bitte. Nee, mittlerweile haben wir 3:30. So. Wo war ich? Far Cry. Damals war das was Neues. Du hast halt diesen Trailer gesehen. Und 2004 und du hast halt eben den Typen, der nimmt sich irgendwie ein Scharfschützengewehr und zoomt ran und ganz, ganz weit hinten sieht er irgendwo den Typen. Das war damals noch nicht so. Diese Außenareale waren bis zu dem Spiel nicht so extrem ausgeprägt. Ja, stimmt. Das war, hatte ja eine große Welt, aber dennoch Hallo? War es einfach nur ein ordinärer Hallo? Shooter. Meines Erachtens. War halt am Ende einfach nur ordinär und fand es total langweilig. Aber gut. Ja gut, ich mochte ich auch Crysis. Ja, Crysis, hör bloß auf. Was denn? Wieder ein Spiel von Crytek. Wieder so lang gut, bis die Aliens kamen. Bei Far Cry kamen keine Aliens. Bei Crysis. Ja, aber bei Far Cry kamen keine Aliens. Da waren es halt irgendwelche anderen... zusammengemixte. Ja, ja. Bis dahin war es gut. Das gleiche war dann auch mit Crysis. Hm. Bis zu den Aliens war das Spiel gut. Ab den Aliens war das Spiel Schrott. Was gibt es denn noch? Warte mal. System Shock. System Shock 2. Hab ich... Ja. Wie gesagt, ne? Spiele kaufen bei Steam, weil sie gerade günstig im Deal sind und dann irgendwie nie Zeit haben, sie zu spielen. Ja, das Problem kenne ich. Deswegen kommt dieser Podcast auch mit einem ganz klein wenig verspielt. Ja, ein wenig. Nur circa 5 Monate oder so. Och, so. Geht ja noch. Wenn man sich vorstellt, ne? Hier. Duke Nukem Forever brauchte 14 Jahre. Ja. Wofür eigentlich, wenn man sich das Endresultat anguckt? Ja, das ist echt furchtbar. System Shock 2 habe ich mir das geholt. Soll, also, auch über es fängt Steam. Geil an, sagen wir es mal so. Fängt sehr gut an. Sehr, sehr, sehr gut. Es macht auch sehr viel Spaß. Das ist auch schön, schön angsteinflößend, dass du allein in diesem Raumschiff bist. Du weißt nicht, warum du da bist eigentlich fast und was da genau passiert ist und versuchst das halt herauszufinden. Da sind irgendwelche Viecher, die auf dich zurennen und dich umbringen wollen. Und du weißt nicht, wer sind die? Warum versuchen die mich umzubringen? Aber sehr gut gemachtes Spiel, finde ich. Schöne Atmo. Hm. Ja, muss ich auf jeden Fall nochmal spielen. Also das soll sehr, sehr... Wie was gesagt, ja, ich hab's ja. Ist ja nicht so, dass ich nicht hätte. Was ja im Prinzip der spirituelle Nachfolger war Bioshock. Finde ich ein saugutes Spiel. Bioshock fand ich sehr geil. Hatte einen der besten Spiele-Twists ever. Findest du? Hm. Oh ja, doch. Also, ich fand Bioshock jetzt nicht schlecht. Ne? Also so nicht, aber ich fand's auch nicht so überragend. Also richtig geil fand ich Bioshock Infinite. Infinite war es. Verdammt klar. Gut. Aber das Einser fand, also ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ehrlich? Also ich fand's nicht schlecht, ne? Aber ich war irgendwann so drin, dass ich nicht mehr aufhören konnte, bis ich's durch hatte. Ja, ja, das war ich dann auch, aber Bioshock 2 habe ich tatsächlich auch aufgehört zu spielen. Ja, das war weniger gut. Das war irgendwie, weiß ich nicht. Das war auch schon nicht mehr gut. Langweilig. Oh ja, das stimmt. Tja, dann halt. Kann man Max Payne als Ego-Shooter nehmen? Nee, eigentlich nicht. Wieso? Das ist ein Third-Person-Shooter. Trotzdem ist es ein Shooter. Trotzdem ist es ein Shooter. Nein, es geht hier um Ego-Shooter. Ich will jetzt nicht über Max Payne. Ja, Max Payne ist geil. Ich fand auch den ersten Max Payne-Film, aber es ist halt ein Third-Person-Shooter. Ist kein Ego-Shooter, es geht um Ego-Shooter. Stimmt, ja. Also wenn du nicht willst, dass ich jetzt hier mit Spore anfange. Oh nein, hau ab. Dann? Hast du eigentlich mal Quake gespielt? Ja. Ich habe Quake 1 und Quake 2 tatsächlich im Story-Modus durchgespielt. Quake 1 habe ich damals wie ein Bescheuerter gespielt. Und zwar habe ich das damals, mein Rechner war ein bisschen schwach. Aber lustig, ich habe damals irgendwie das neue Slayer-Album volle Pulle aufgedreht und währenddessen Quake 1 gespielt. Das war geil. Ah ja, das stimmt. Oder kennst du Hexen noch? Hexen kenne ich noch tatsächlich. Ja. Habe ich nie gespielt, aber ich kenn's. Das war damals irgendwie, hat id Soft so viel Kram rausgehauen, wo sich heute irgendwie die wenigsten noch dran erinnern können. So Hexen, Heretic. Heretic kenne ich nicht mehr. Es gab auch einiges an Terminator-Spielen. Terminator Future Shock zum Beispiel. Oh, okay. Ja, es gab sehr viele Terminator-Spiele. Wenn man sich mal etwas Lustiges ansehen will, Angry Video Game Nerd über die Terminator-Spiele, großartig. Einfach nur herrlich. Es gibt ja auch ein Spiel, das heißt Cube. Und der zweite Teil heißt tatsächlich, habe ich nie gespielt, Cube 2 Sauerbraten. Okay. Natürlich. Das ist ein Ego-Shooter tatsächlich. Frag mich nicht warum, aber es ist tatsächlich. Was mir gerade einfällt, hast du 4 gespielt? Hab ich hier. 4-1 habe ich durchgespielt. Also 4-1 habe ich. 4-2 und 4-3 auch. Wurden von Teil zu Teil immer schlechter. 4-1 habe ich damals deswegen habe ich immer so Probleme gehabt, das zu patchen, weil ich das irgendwie in der Originalfassung gekriegt habe im Laden. Ah, und, okay. Also bei mir kannst du denen noch irgendwie die Arme wegschießen und blutige Matsche aus deinen Gegnern fahren. Also ich fand das Spiel damals sehr, sehr geil. 4 war eine geile Serie, wurde aber einfach zu Tode gemolken vom Monolith, fand ich. Ich fand's halt schade, dass das irgendwie ein Spiel, auf das ich mich gefreut habe, dass das dann gar nicht mehr erschienen ist. Welches? Weiß nicht, einfach nur wegen dem Titel wollte ich 4-4 haben. 4-4. Sehr geil. Der wurde leider zu Tode gemolken von Monolith. Monolith hat aber ein... No One Lives Forever, wollte ich auch sagen. Oh ja, No One Lives Forever, ein saugutes Ding. Ja, das erste habe ich nie in den Finger gekriegt. Das erste habe ich mir damals gekauft. Interessanterweise lieb ich das zweite, was ja eigentlich ein Flop war. Leider, ja. Ich das total geil fand. Ehrlich. Wo sie diesen Malm da auf einem Dreirad verfolgen. Fahre, du schießt. Ja, das Spiel hat im Prinzip für mich in dem Moment gewonnen, wo das Intro anfing. Stimmt, ich dachte, geil. Also so richtig schön, diese Persiflage auf diese ganzen alten Agentendinger, das war einfach nur herrlich. Totale James Bond verarschen. Natürlich, auch in Teil 1 großartig. Teil 1 so oft durchgespielt, herrliches Ding. Sehr verdient, zwei sehr gute Spiele. Was war denn noch? Ich guck gerade verzweifelt an meinem Regal hoch. Hast du Chronicles of Riddick gespielt? Nein. Ich hab's mal angefangen zu spielen. Aber ich hab's durch. Ich hab's durchgespielt. Zwar alle beide. Das Escape from Butcher Bay war ein sehr gutes Spiel. Das erste war der totale Überraschungserfolg. So alle Welt hat sich gedacht, oh Gott, Chronicles of Riddick kommt jetzt raus, ein weiteres Lizenzspiel, weil Lizenzspiele ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Oh, ja. Normalerweise sind Lizenzspiele, wenn nicht gerade Herr der Ringe oder Star Wars draufsteht, sind die scheiße. Also, aber manche Star Wars Spiele sind einfach nur scheiße. Ja. Auch wenn da bei manchen Star Wars Spielen die Meinungen auseinandergehen. Ich hab's mitbekommen, dass du da schon wieder was versucht hast, aber es wird dir nicht gelingen. Nein, ich will jetzt nicht sagen, dass das Empire War kompletter Schrott war, aber Schrott. Wie gesagt, Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay, das war das erste, das war sehr gut, es hat sehr viel Spaß gemacht, ich mag Riddick, ich mag die Figur. Ich nicht. Ich mag auch Vin Diesel, ich habe auch nichts gegen ihn. Ich habe auch nichts gegen Vin Diesel, aber Riddick fand ich als Film langweilig. Also muss ich ehrlich sagen, ich mochte auch die Figur. Ich mochte in Pitch Black mochte ich den Typen schon nicht. Oh, ich mochte Pitch Black. Gut, Riddick Chronik eines Krieges war ein Scheißfilm. Der neue Riddick war wieder besser. Den habe ich spaßig. Nicht gesehen. Also ich habe nur Chroniken von Riddick gesehen und da dachte ich mir, meine Güte. Genau, hol dir bitte gleich auf der Kamera im Bild einen runter, dann hat sich die Sache erledigt. Ja, das ist irgendwie... Dann gab es aber noch ein zweites Chronicles von Riddick. Gegen mich ist Rambo ein Scheiß. Danach gab es aber noch ein zweites Chronicles-Spiel. War totaler Scheiß. Okay. Du hast 6 Stunden gespielt und es war um. Das Ende war total behindert. Und das allgemein, es war im Prinzip ein kläglicher Versuch, den Erfolg von Butcher Bay zu wiederholen, was absolut nicht... Schade. Schade. Wie gesagt... Hast du Brothers in Arms mal gespielt? Ich hab das sogar. Ehrlich? Das war ja 18er Download-Version. Computer. Stimmt, ja. Aber fand ich nie so toll. Das war mir. Ich bin nicht so ein Taktik-Shooter-Fan, muss ich ehrlich sagen. Also ich hab heute noch Albträume von Ghost Recon Advanced Warfighter. Oh Gott, hör bloß auf. Ja, ich weiß nicht, wenn ein Spiel sich über einen hohen Schwierigkeitsgrad definiert, finde ich es irgendwann nicht mehr spaßig. Das tut's einfach. Das ist nicht gut. Es war damals witzig gemacht, aber es ist einfach viel zu schwer gewesen. Kann man mich meinetwegen Mimi nennen, aber bin ich's halt. Aber ich weiß nicht, wenn es mir zu... Ich bin der Meinung, wenn man einen Einfach-Modus anbietet, dann sollte das so einfach sein, dass es auch jeder durchspielen kann. Stimmt, ja. Brothers in Arms habe ich Teil 1 und Teil 2 auf der PlayStation 2 damals durchgespielt. Ich mochte die, hat eigentlich ganz Spaß gemacht. Das letzte nur, Hell's Highway, fand ich... Das hat keinen Spaß mehr gemacht. Was ich ja auch gerade noch sehe, weil ich habe ja schließlich Wikipedia offen, so professionell bin ich, professionell sind wir alle. Descent, kennst du das noch? Das ist aber kein Ego-Shooter. Doch, das wird hier als Ego-Shooter gelistet. Das ist doch kein Ego-Shooter. Ja klar kenne ich das noch. Ich hatte einen Kumpel, der wollte das immer spielen und ist mir damit total auf den Sack gegangen, aber ich hatte das Spiel. Ich habe da nie Bock drauf. Ja, das habe ich sogar, ich weiß, also Descent 1, weiß ich gar nicht, ob ich das noch hier habe. Kann aber sein, Descent 2 habe ich auf jeden Fall noch hier. Fliegst ja, glaube ich, in einem kleinen Raumschiff durch die Gegend und ballerst halt im Prinzip all. Ja, du fliegst in einem Raumschiff durchs All und du in irgendwelche Minenkomplexe rein. Stimmt, ja. Oh, Hidden and Dangerous. Hidden and Dangerous. Ich habe Spaß dran gehabt. Habe ich nicht gespielt. Also auch wenn das jetzt auch... wieder Richtung Taktik eher ging, aber da habe ich komischerweise Spaß dran gehabt. Stimmt, ja, Hidden in Danger. Ich erinnere mich. Lange her. Also auch wenn wir Duke Nukem Forever hassen, wobei ich hasse es gar nicht so sehr, ich finde es nur, musste nicht sein, Duke Nukem 3D, das ist allerdings witzig. Das war relativ witzig, das stimmt. Gut, auch wieder Pipi-Kaka-Humor, aber... Ja, aber 90er-Jahre Pipi-Kaka-Humor. Da waren wir noch jung und brauchten das Stimmt, Geld. Ja. Da war der Humor noch nicht so verbraucht wie heute. Oh, Dead Island, ja. Ich habe heute noch Albträume. Hör bloß auf, ich hasse das Kanalisationslevel. Ja, also ich habe mich... Also gefürchtet habe ich mich bei dem Spiel nicht, aber es war mir einfach zu brutal. Also es, ehrlich? Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie weil Angst oder so, sondern es nervte mich einfach irgendwann. Ganz unnötig brutal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in dem Moment, wo du die Fähigkeit freischalten konntest, dass du den Kopf zermatschen konntest, da dachte ich so, ja Leute, ist ja gut. Ja, sie haben gesagt, sie wollen eines der brutalsten Spiele machen, die es gibt. Ja, aber das ist doch eine scheiß Prämisse. Ich hatte meinen Spaß bei dem Ding, ganz ehrlich. Oh. Prey sehe ich hier noch. Prey ist ein geiles Spiel. Prey war geil. Da erinnert sich aber fast keiner mehr dran, weil das ein totaler kommerzieller Flop war, leider. Mhm. Sehr cooles Ding. Mir ist halb schlecht geworden von diesem ewigen. Jetzt bin ich oben und wiederum unten und der Gegner ist vor mir. Spaß dran gehabt. War aber saugeil. Die Technik fand ich für damalige Zeit wieder dann in diesen Mini-Planetensystem. Ja, ja. Das war geil. Und dann riesengroß dieser Viech kommt dann so an, guckt dich an und rennt hinter dieses scheiß Portal und folgt dir. Wie geil. Ja, wenn man das Ding nehmen könnte, jetzt einfach wegwerfen können, die Sache wäre nicht gewesen. Das war irgendwie sehr schon, geil. Ne? Prey war geil. Prey war richtig geil. Caesar oder Chaser? Das kenne ich auch noch. Dachte mir nichts. War okay. Deutsche Firma, glaube ich. War ganz nett. Chaser? Ja, ich glaube, es hieß Chaser. Der Chaser, wie du chase etwas, ja? Ja, ja, genau. Slowakische Firma. Slowakisch? Okay. Der Spieler erwacht ohne jede Erinnerung in der Medizinabteilung einer Raumstation. War 5 nett. 5 Euro in die Klischee-Klasse, Kasse, bitte. War nett. Call of Juarez, saugeil. Ja, aber, also gut, Ganslinger habe ich Spaß dran. Das habe ich ja jetzt vorgestern erst gekriegt. Finde ich bis jetzt das beste Call of Juarez tatsächlich. Das erste fand ich bisher das beste. Das erste war nett, bis auf die Szene, wo du diesen kleinen nervigen Indianerjungen gespielt hast, der nichts konnte. Och, ja. Er konnte halt schleichen, ne? Ja, toll. Bound in Blood fand ich übelst scheiße. Kartell hab ich sogar, aber ich hab's nie gespielt. Kartell habe ich gespielt, lass es. Lass es einfach. Ja, das ist, glaube ich, auch irgendwie Computerbildspiele, 18er Download-Version. Ich meine, das hätte ich in meinem Leben. Ich guck mal gerade auf meinen Spieleordner. Ich muss das irgendwann mal auf den Stick packen. Ja, du kommst dir so illegal vor, wenn du einen Ordner hast, wo 18 GB Spiele drauf sind. Das sind alles legale Downloads vom Computerbild. Da, Call of Juarez. Für Kartell. Ja, ich hab's gespielt. Ich fand's absolut furchtbar. Bulletstorm war ein geiles Spiel. Das ist so hammermäßig. Das ist so geil und es ist auf Deutsch nicht spielbar. Findest du? Weil der komplette Witz von dem Spiel raus ist. Echt? Ich fand's witzig. Ja. Der Witz ich hab's ja auf Deutsch gespielt. Ja, ich meine ja nicht mit deutscher Sprachausgabe. Die deutsche Sprachausgabe passt einfach zu dem Film, weil das Spiel ein kompletter B-Movie ist. Das Problem ist die Zensur von dem Ding. In der Originalfassung trittst du Leute zum Beispiel durch einen Kaktus und werden so aufgespießt und so weiter. Oder du trittst sie in einen großen Ventilator und sie zerfleddert und da kriegst du so Punkte dafür. In der deutschen Fassung siehst du gar nichts davon. Das heißt, du trittst die Leute gegen einen Kaktus und sie verpuffen. Du trittst sie gegen einen Ventilator und es macht Puff und weg sind sie. Ich habe die normale deutsche Version. Ich habe auch meinen Spaß gehabt. Ich fand's, also das ist echt... Ich wollte ihn Topsy nennen. Das war eins der geilsten Szenen im kompletten Spiel. Oh ja, großartig. Borderlands 1. Misslungenes Experiment. Das ist Erachtens. Kein Shooter, das gehört da nicht rein, meiner Meinung nach. Das Borderlands 2. Sehr geil. Ja, dann gehört aber auch Deus Ex nicht rein, weil Deus Ex ist eigentlich auch nur ein Rollenspiel. Nee, eigentlich nicht. Doch, wenn du. Ich spiel's schon. Ja. Ich hab keine Waffen benutzt. Auch in Human Evolution habe ich keinen Menschen getötet. Ja, du hast ja auch. Nee, Balls of Steel. Wollte ich irgendwas sagen? Bei dem Bild ist mir ein anderes Spiel eingefallen. Meinst du, ich würd mich jetzt noch dran erinnern, was es war? Scheiße. Oh, Black Mesa Mod. Der war sehr geil. Das stimmt, ja. Leider nicht fertig geworden, weil die letzte Welt fehlt. Ja, nee, da wollen sie doch noch machen. Ehrlich? Ja, ja. Oh, okay, cool. Nur das sind halt Amateure, ne? Und entsprechend lange wird das wahrscheinlich dann noch dauern. Ja, gut, okay, das der erste hat ja schon... Ist er fertig, oder? Kannst dich ja dann fragen, was eher rauskommt. Stimmt. Metro 2033 fand ich sehr gut. Hat Spaß gemacht. War wirklich cool. Metro Last Light fand ich scheiße. Habe ich noch nicht gespielt. Wie gesagt, habe ich auch hier für die PlayStation liegen und ja. Ich habe es gespielt und war komplett enttäuscht von dem Ding. Okay. Durch die Bank. Ich war richtig enttäuscht. Tickert Mirror's Edge ist als Shooter drin? Leute, es ist kein Shooter. Mirror's Edge ist Jump and Run. Weil hier steht zum Beispiel, also wenn du Mirror's Edge als Shooter deklarierst, dann musst du auch Portal als Shooter deklarieren. Und Portal ist für mich kein Shooter. Nee, Portal ist kein Shooter. Portal ist saumäßig geil, aber oh, Outlaws steht hier nur. Das hast du, glaube ich. Outlaws? Das hatte ich, das habe ich verkauft tatsächlich. Outlaws war ein Shooter von LucasArts. Ja. Auch so isometrisch, so 2-3D isometrisch, so ähnlich wie Wolfenstein. Wolfenstein 3D. Nur im Wilden Westen. Eines der wenigen Wild-West-Spiele da draußen. Ich glaube, es gibt sogar nur das. Outlaws, Red Dead Revolver, Red Dead Redemption und Gun. Und Ganzlinge? Call of Juarez? Ach doch, ja, stimmt. Es ist kurz vor 4 Uhr morgens, lass mich ruhig. Ich glaube, wenn das dann irgendwann... Ich sehe ja schon kommen, in den Kommentaren steht, boah, die pennen ja bald ein. Ja, die pennen ja auch bald ein. Ein bisschen. Kommen ja nur von der 12-Stunden-Schicht, ist ja okay. Aha. Left 4 Dead, ich weiß nicht. Ich habe beide, beide gespielt, wohlgemerkt nur im Singleplayer, weil ich mag den Multiplayer nicht von dem Spiel. Weil es da Leute gibt, die einfach keine Ahnung haben, wie das Spiel funktioniert. Nachgelassen. Seitdem auch nicht mehr angelangt irgendwie. Oh, ein berühmtes Beispiel für ein Spiel, was ich gar nicht so scheiße fand, aber viele andere nicht mögen. Daikatana. Nie gespielt. Habe ich gespielt, tatsächlich. Und ich fand es gar nicht so schlecht, wie alle sagen. Ist das nicht irgendwie PlayStation? Nee, Daikatana war damals ein Spiel von John Romero. Daikatana, okay. Ich habe nur Katana verstanden. Sorry. Daikatana war damals ein Spiel von John Romero und sollte das war halt auch so typisches Nukem Forever Ding. Es hat ewig gebraucht zum Release und am Ende waren halt alle enttäuscht. Ich hab's Jahrzehnte später mal gespielt und ich fand's gar nicht so schlimm. Fand's nett. Mehr aber auch nicht. Dark Messiah of Might and Magic. Geht das jetzt Ego-Shooter durch? Eigentlich nicht. Mehr so Ego-Swordfighter. Aber es war ein geiles Spiel. Das habe ich auch auf meiner Festplatte. Gab's auch mal bei Computerbildspiele, aber... Da habe ich die Originalfassung auf Steam. Weil die habe ich mir damals gekauft. Weil man mir anstatt die normale Version die Originalfassung gegeben hat zum gleichen Preis. Da gab es einen Code für Steam. Die Version heute noch. Und ich finde es sehr spaßig vor allem. Ja, es gibt schon einen Haufen Shooter. Flashback ist doch kein Shooter. Flashback? Ach so, das, ja. Also die Fade to Black, das ist die Fortsetzung davon. Das ist ein Shooter gewesen, ein sehr schlechter Shooter, aber ein Shooter. Was war Flashback? Flashback ist ein könnte es im Prinzip als Jump'n'Run mit Shoot, aber 2D. Siehst es halt von der Seite. Stimmt, ja. Ich hab da Spaß dran gehabt. Jump and Shoot im. Ja. Red Faction. Sniper Elite. Was? Ach, Red Faction. Stimmt, Red Faction war das, was mir Red eben nicht eingefallen ist. Red Faction war ein geiles Spiel. Ich wollte über Red Faction reden, das ist mir die ganze Zeit nicht eingefallen. Red Faction ist ein geiles Spiel gewesen. Teil 1 war sehr geil, Teil 2 weniger, Teil 3 erst recht weniger. Armageddon fand ich wieder gut. Warum alle anderen es nicht mögen, ich versteh's nicht. Also ich sehe das anders. Ich mochte das Armageddon. Ja, war mir zu linear und eigentlich auch zu langweilig. Ich mochte tatsächlich das Guerilla am liebsten. Das Guerilla mochte ich absolut nicht. Ich fand das Spiel unglaublich verbuggt und unglaublich unfertig. Ich habe keinen einzigen Bug in dem Spiel gehabt, aber okay. Oh, ich hatte so viele Bugs in dem Spiel. Ja gut, das ist ein Rechner, einfach scheiße. Nein, ich hatte absolut nicht... <Ja, natürlich auch. lacht> ich fand's einfach furchtbar. Ich fand's echt furchtbar. Und der Endkampf war einfach nur unglaublich übertrieben schwer. Red Faction 1, sau cool. Ich find's immer lustig, wie sich Battlefield Bad Company 2 immer brüstet mit, ja, wir haben ja hier zerstörbare Umgebungen. Ja, aber das hatte Red Faction auch. Ja, aber in einem Online-Shooter. Ja, und? Ja, das ist was anderes. Es gab auch eine Online-Version. Es gab auch einen Multiplayer. Schon in Teil 1, glaube ich sogar. Ja, das kannte aber keine Sau. Es ist unfair. Geh weg. Sin, hast du Sin gespielt? Nee, hat das irgendjemand gespielt? Was ist Sin? Sin ist oh. Shooter. Also ich kenne, aber das meinst du glaube ich nicht, Sin the Wet Empire. Das ist, nein, das ist nicht, das ist es nicht. Das ist, das nicht. Ist so ein ähnliches Sin Spiel. Sin ist ein Ego-Shooter des Entwicklers Ritual Entertainment. 1998 wurde von Activision veröffentlicht. Basierte auf einer modifizierten Quake 2 Engine. War im Prinzip ein relativ okayer Shooter. Okay. total bekloppt, aber war okay. Eigentlich. Hm. Shadow Warrior habe ich nur das Remake gespielt, das ist total bescheuert, das Ding. Kennst du das? Nee. Ich habe gerade gesehen, dass das man, ja gut, Sniper Ghost Warrior fand ich sehr cool. Fand Sniper ich gar Elite nicht. Und diese ganzen Sachen. Sniper Ghost Warrior fand ich richtig schlecht. Ich habe da Spaß dran gehabt. Klar war das billig, aber ich habe Spaß dran. Ich hatte auch an Homefront Spaß, das haben wir auch vergessen. Oh, Homefront, ja, das habe ich bewusst weggelassen. Habt mir gedacht. Homefront habe ich bewusst weggelassen, weil Homefront hatte dir versprochen, ein unglaublich cooles Ding mit einer absolut packenden Story. Von den Trailern und von den ganzen Sachen sah das richtig gut aus und am Ende war es. Nee, das war Söldner. Was Schrott. Nee. Söldner hatte dir ein unglaublich gutes Multiplayer-Ding versprochen, genau. Was dann nach einem Monat pleite ging. Und brachten die ganze dann Firma, Söldner Reloaded raus. Und die ganze Firma mit sich in den Tod gerissen hat. Das richtig, war so krass. Ja, das war krass, ehrlich. Genau wie die Leute, die Wiggles gemacht haben. Die haben dann. Kennst du noch Wiggles? Nee. Ah, da kannst du so ein Tamagotchi mit Zwerge. Kiffenden, so. Saufenden, vögelnden Zwergen. Und das war ihr einzig großer Hit. Danach haben sie ein Spiel gemacht namens. Irgendwas mit Pandora, irgendwas mit Dinosaurier und Strategie. Hat sich gut angefühlt, war ganz okay. Hat kein Mensch gekauft, Firma tot. Singularity. Singularity war geil. Kennst du das? Nicht? Nee. Auch schade. Super Shooter mit Zeitreisen und so weiter. Abgefahrene Waffen dabei. Voll geiles Ding. Soldier of Fortune 1 fand ich Ist Soldier of Fortune? Warte mal. Das war der Teil, wo Teil 2 aus den ganzen Menschen Maschinenmenschen gemacht wurden. Ach, das für die Ding, deutsche genau. Sätze. Ja, aber wo sie so total satirisch überzogen haben. Das war echt scheiße. Boah. Nee, das war eine reine Protestaktion. Ja, aber wer spielt sowas freiwillig am Ende? Das ist doch scheiße. Stalker. Ja, Stalker war scheiße. Stalker war richtig scheiße. Hat einfach keinen Spaß gemacht. Nee, absolut nicht. Das ist zum Thema verbuggte Spiele. Das ist eines der verbuggtesten Spiele, die ich je gespielt habe. Oh Gott, ist das furchtbar gewesen. Die anderen haben es nicht besser gemacht. Wie Clear Sky war noch schlimmer und Call of Previat war erst recht schlimm. Republic Commando von Star Wars, das war gut. Das war ein gutes Spiel. Kennst du das? Hat Spaß gemacht. Ja, klar. Also was hier steht, also hier steht irgendwie Star Wars, Republic Commando, Battlefront 1, Battlefront 2. Ja. Und diese Zusatzdinger kenne ich nicht. Dark Force. Das ist ein PSP-Titel. Elite Squadron und Renegade Squadron. Alles eigentlich ganz okay gewesen. Dark Force ist gespielt, fand ich gut. Jedi Knight 2 fand ich geil. Jedi Knight 3 finde ich bis jetzt eins der besten. Das Academy? Nee, Moment. Jedi Academy, ja. Doch, klar. Logisch. Das ist für mich der beste Jedi Knight-Teil. Jetzt sag schon dein Zitat. Ich spüre eine dunkle Seite der Macht. Du spürst doch immer eine dunkle Seite der Macht. Das ist eines der besten Zitate in diesem Spiel. Was so großartig. Oh, Timesplitters. Auch nicht schlecht. Ja, da musste ich an. Kennst du noch Darkest of Days? Ja, das kenne ich. Ich fand's irgendwie. Also, es ist. Auch meiner Meinung nach zu Recht nicht so erfolgreich gewesen, aber es war nett. Es gibt manchmal Spiele, die sind einfach nett gewesen. Und das Spiel, auch wenn das vielleicht nicht wenig schmeichelhaft für ein Entwickler, es hat keinem weh getan. Ich habe Spaß an dem Ding gehabt. Vor allem dann später irgendwie mit Hightech-Waffen durchs antike Pompeji zu laufen, das war schon irgendwie lustig. Das war lustig, ja. Timeshift war ein Schrottspiel. Das ergab so wenig Sinn, dieses Spiel, weil du warst ein Typ, der hatte einen Hightech-Anzug und plötzlich warst du in der Stadt und konntest die Zeit anhalten. Und das war deine Fähigkeit. Das habe ich nie gespielt. Ich habe das durchgespielt. Ich fand das... Also ich fand das tatsächlich... Nee. Ah, Tron. Tron 2.0 war saugut. Das war bessere cool. Fortsetzung. Wobei die lustigerweise hier das Arcade-Spiel von 1982 veröffentlicht haben. Ich glaube aber eher, dass die... da steht Tron 2.0. Tron 2.0 war cool. Das war die bessere Fortsetzung. Ach komm, ich mochte den Film. Nein. Absolut nicht, tut mir leid. Eine der ikonischsten Szenen ist, wie der Hauptdarsteller digitalisiert wird. Und in Teil 2, wusch, der ist da. Das ja, war das absolut brutal verschenktes Potenzial, tut mir leid. Das geht nicht, das kannst du nicht bringen. Es sind aber nur 2 Szenen in dem Film. Ja, der Rest war auch nicht sonderlich. 13 war ein geiles Ding, kennst du noch? 13? Ja. Ach so, XX. X-Strich-Strich-Strich. Ja, ja, römisch 13. Ja. Richtig, 13. Ein saugutes Spiel. Hammer geil. Cooler Shooter. Kommen. Hast du das mal gespielt? Nein, das wollte ich nicht spielen. Das sah schon auf den Screenshots furchtbar aus. Ja. War halt Krieg, ne? Es war irgendwie die zweite halt Krieg. Dö, Krieg. Ein Quantum Toast. Ja, ein Quantum Toast. Ja, das hat ungefähr so viel Spaß gemacht wie der Film, glaube ich. Es war auch genauso kurzweilig. Ich habe hab mir das mal gekauft, glaube ich. Steam haben wir das sogar noch. Hm. Ja, ich mag den Film irgendwie nicht so. Ich fand den irgendwie, weiß ich nicht. Red Steel? Das sagt mir sogar was. Ja, das war ein Shooter für Wii-Konsole, der beworben hat, dass du mit deinen Bewegungen kannst du, wenn du einen Katana hast, dich richtig damit bewegen. Es resultierte dadurch, es war furchtbar zu steuern. Hm. Resistance Fall of Man ist eine Serie, ist eine Shooter-Serie, die es auf der PlayStation 3 gibt, wo ich mich bis heute frage, wie die es zu 3 Teilen geschafft haben. Ja, das sehe ich irgendwie immer, das Spiel kenne ich vom Wiederweglegen. Weil mit diesem komischen, haben die nicht so einen komischen Totenkopf? Ja, genau. Ja, genau. Das war ein gut. Die hatten halt den Vorteil, das war ein Starttitel der PlayStation 3. Das Ding war ein Starttitel der PlayStation 3, das Teil. Das ja heißt, gut, ich meine, Halo war ein Starttitel der Xbox deswegen ist er auch nicht toll. Nee, das stimmt. Halo ist einfach nur furchtbar. Nee, muss ich nicht haben. Super Noah's Ark 3D, das ist tatsächlich ein Shooter. Es ist im Prinzip... Was? Pass auf, das gibt es tatsächlich. Stell dir vor, du bist Noah, bist bewaffnet mit einem Slingshot. Na? Okay. Also mit einer Zwille, glaube ich, heißt es. Steinschleuder. Schleuder? Und du rennst auf der Arche Noah hin und her und ballerst damit Ziegen-K.O. Damit du sie einsammeln kannst. Es sieht aus wie Wolfenstein. Es ist auch sowas. Es ist auch genau so etwas. Das gibt es tatsächlich. Warum? Frag mich nicht. Das sind Dinge, die ich einfach nicht wissen, warum jemand sowas entwickelt. Das ist 1900... Das gab's für Super Nintendo. 94. Alter Schwede, das ist mal richtig... Ja. Gibt es... Steuerung, Controller, Tastatur? Hä? Auf der Nintendo? Yes. Oh, gab's auch für DOS, okay. Gab's auch für DOS, ja. Mm. Natürlich gab's es auch für DOS. Natürlich. Gibt es eigentlich, die du nicht durchgespielt hast, wo du gesagt hast, ich brech das ab, ich mag nicht mehr? Nee, das ist kein... Also erstens ist es Third Person und zweitens ist es Schleichen. Was? Du meinst Assassin's Creed, ne? Nein. Oder was hast du gerade gemeint? Nein, ich habe gesagt, gibt es einen Shooter, wo du aufgehört hast einfach, wo du keine Lust mehr hattest? Und ich musste direkt an das Ende von Assassin's Creed 1 denken. Deswegen, ich dachte, du hättest das so gemacht. Ja, nee. Wo ich aufgehört habe, wo ich gesagt habe, ich mag nicht mehr. Wo du einfach gesagt hast, nee, ich spiele das nicht mehr. Das ergibt kein, ich habe keinen Bock mehr auf dieses blöde... Bei mir war es tatsächlich Black Ops 2. Ich hab's bis zu einem bestimmten Punkt gespielt und danach habe ich gesagt, hey, hör auf. Serious Sam. Ehrlich, ich habe jedes Serious Sam durchgespielt. Jedes. Totale Scheiße. Mausfinger gedrückt halten und weiterlaufen. Ich habe jedes tatsächlich durchgespielt. Nee, es war einfach langweilig. Also das ist... Fand ich nicht. Ich sehe gerade Starship Troopers. Hast du das gespielt? Soll gar nicht mal so schlecht gewesen sein, oder? Es ist ein furchtbares Spiel. Oh, okay. Es ist ein furchtbares Lizenzspiel. Du rennst im Prinzip auf dem verbuggten Planeten und spielst den... Ja, der Witz war gut, der ist mir auch gerade eingefallen. Verbuggter Planet, einem verbuggten Spiel. Und war das halt Bugs nie. Hat ganz viele Bugs, das Spiel wahrscheinlich. Ja, okay. Total. Ja, naja, der Film, der war ja geil. Also der erste Film war super, ja. Es gibt nur einen Film, es gibt keine zwei Teile oder drei Teile. Nein. Es gibt auch keine Fernsehserie dazu. Oder eine Cartoon-Serie dazu gibt es auch nicht. Genau. Rage. Ja, Rage versetzte mich in Rage. Okay. Das war ein furchtbares Spiel. Das war von den ersten Bildern her, die ich damals von Rage gesehen habe, sah es haargenau so aus wie Borderlands. So, das ist Borderlands. Das sieht eindeutig aus wie Borderlands. Und dann haben sie gesagt, ja, wir bringen das raus und das wird episch, das wird Mehrteiler und das wird eine richtig großartige Story werden. Am Ende war dieses Spiel in der Anfangszeit unspielbar, weil die das Ding so versaut haben, dass du Dauerladebalken hattest. Im Prinzip, du hast dich bewegt und das Spiel hat Dauer geladen. Okay. Das hat ungefähr 2 Meter der Texturen geladen, der Rest war Matsch. Das okay. Heißt, du bist gelaufen, stehen geblieben, das komplette Spiel hat geladen. Und dann hast du dich 2 Millimeter nach links bewegt, das hat alles wieder verwischt und dann alles wieder geladen. Also mit anderen Worten, einfach nur scheiße programmiert. Einfach nur richtig scheiße programmiert und das Spiel war kompletter Schrott. Du konntest keine Waffen der Gegner aufheben. Was kompletter Schwachsinn war. Keine Munition der Gegner aufheben. Was auch kompletter Schwachsinn war. Und Story war nicht vorhanden. Also angekündigt worden ist das irgendwie anders. Da kann ich mich noch dran erinnern. Also ich war ja auf der Gamescom zu dem Zeitpunkt. Ja, da haben sie es. Es wirkte wie, oh mein Gott, was kommt da für ein cooles Spiel. Es wirkte wie so, oh ja, das wird eines der besten Spiele aller Zeiten. Und dann kam es raus, es ist kompletter Schrott gewesen. Naja, ich meine, gut, bei dem Hersteller, bei dem Entwickler. ID Software. Storymäßig, storygutes Spiel von denen. Hä? Kennst du ein storymäßig gut gemachtes Spiel von denen? Von ID Software? Nein. Eins. Hä? Nicht eins. Ich glaube, das Einzige, wo noch ein bisschen Story drin ist, ist Commander Keen und das ist in den 80ern gewesen. Ja, das stimmt. Nein, es gibt sonst kein einziges Spiel, wo die Story drin haben, tatsächlich. Ja, also jedenfalls keine nennenswerte. Also Doom hat natürlich eine Story, ne? Also wenn du dir die Mühe gemacht hast, diesen Textblock, der irgendwie alle 20 Level oder so gekommen ist, zu lesen, dann hast du auch eine Story gelesen. Und bei Doom 3 gab es ja auch eine Story. Übrigens ganz kurz noch zu Half-Life. Es gibt jemanden, der hat eine Videoserie, die heißt Freeman's Mind. Und da spielt jemand das Spiel Half-Life und spricht währenddessen so, als wäre er Gordon und unterhält sich im Prinzip mit sich selber. Zum Beispiel am Anfang ist es halt, du kennst ja diesen Anfang von Half-Life 1, wo du da in diesem Zug sitzt, ne? Mhm. Und eine Stimme sagt dir, Welcome to the Black Mesa Facility. Und dann sagt sie dir die Uhrzeit, keine Ahnung, es ist 2 Uhr nachmittags oder sowas. Und sie sagt dann, oh, fuck, I'm getting late. I'm so fucked. Das ist eine großartige Serie. Der ist bis heute leider noch nicht fertig, weil die Dinger halt sehr viel Produktion. Viel Produktion offen. Ja, ist nach dem Damm. So weit wie ich bin, glaube ich. Bin ich sogar ein Stück weiter. Du hast das produziert, gib's zu. Du kommst einfach an der Stelle nicht weiter. Nein, er ist nach dem Damm. Er ist sogar fast da, wo er auf den Planeten kommt. Okay. Soweit ist er. Also es sind 55 Folgen, ich glaube a 10 Minuten oder so. Ja gut, Maxine war ja damals hieß, nee, mein. Xen, glaube ich. Xen. Ja. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Es hat schon seinen Grund, warum dieser Planet in Teil 2 noch nicht mal erwähnt wird. Ja, von der Gegner Fall, von Half-Life. Ja, ja, das, ja, der, ja. Der Endgegner. Kennst ja. du das? Ja, ich kenne das Vieh. Fliegendes Viech und wirf ihn mit Granaten in den Schädel. Ein großes Baby. Und der läuft halt durch das Spiel und redet halt mit sich und redet halt auch mit den Figuren, aber die Figuren reden halt nicht zurück, weil er halt der Typ selber redet. Es ist sehr cool produziert, professionell produziert sogar. Du siehst keine Dinger unten oder so und der benutzt doch keine Health Packs und läuft doch nicht über sie drüber, aber es ist halt einfach nur großartig. Okay. Also sollte man sich wirklich mal ansehen, nochmal Freeman's Mind. YouTube suchen, anschauen, sehr lustig. Okay. Und damit würde ich sagen, schließen wir den Podcast für heute. Jo. Wir könnten uns jetzt noch stundenlang über die 1000 mögliche Shooter unterhalten, die wir jeweils im Leben gespielt haben. Aber ich schätze mal, wenn wir das so ganz kurz anreißen, reicht es eigentlich auch. Ganz kurz? Es ist über eine Stunde, oder? Ich glaube, eine Stunde 10. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das hört sowieso jetzt keiner mehr zu. Also gut. Bis in 6 Monaten oder so. Nein, es wird davor eine Folge davor geben. Das verspreche ich, hoch und heilig. Hiermit verspreche ich, dass es tatsächlich eine neue Folge in weniger als 2 Monaten geben wird. Okay, das ist mein Schlusswort und damit wünsche ich euch allen noch einen wunderbar schönen Abend, Morgen, Tag, Nacht, was auch. Und denkt immer dran, tut was immer ihr wollt, aber macht bloß nicht zu viel davon. Bis zum nächsten Mal. Was zum Teufel? Bumm, Junge!